mich an und du sagst zu mir, das ist doch halb so wild, solange sich jeder ein kleines Stück bewegt. Rum und ist sich dafür zu fein, während draußen die Welt zugrunde geht. Du sagst, ich sei ein Pessimist. Du sagst, ich sei ein Pessimist. Obwohl ihr es nicht besser wisst, sagt ihr, sei ein Pessimist. Ja, hast du's noch nicht gecheckt, dass die Welt bald untergeht? Ja, hast du's noch nicht gecheckt? Es ist für uns längst zu spät und du lachst mich an und du sagst zu mir, das ist doch halb so wild, solange sich jeder ein kleines Stück bewegt. Hey, hey, hey, hey. Doch sie dir an, jeder meckert rum und ist sich dafür zu fein, während draußen die Welt zugrunde geht. Und ich lese auch gerne kompakt und ich sehe auch gerne fern. Und da kommen solche Sachen wie Katastrophen 2010. Hin und wieder stürzt mal ein Flugzeug ab und wir schaufeln uns unser Eis.